Darum ging der König mit sich zu Rate, fertigte 2 goldene Kälber und sprach zum Volke: Ihr seid nun lange genug nach Jerusalem gepilgert. Da hast du deine Gottheit, Israel, die dich aus Ägypten hergeführt hat. Und er stellte das eine in Bethel auf, das andere aber setzt er nach Dan. Aber dies geriet zur Sünde, und das Volk zog vor dem einen her bis nach Dan. Auch errichtete er Höhentempel und bestellte zu Priestern alle beliebigen Leute, die nicht zu den Leviten gehörten. Und Jerobeam richtete ein Fest ein am 15. Tage des 8. Monats, in der Weise des Festes, das in Juda stattfand, und er stieg hinauf zum Altar. Also setzte er zu Bethel, um den Kälbern, die er angefertigt hatte, Opfer zu schlachten, und ließ in Bethel die Höhenpriester, die er bestellt hatte, zum Dienst antreten. Und er stieg hinauf zu dem Altare, den er zu Bethel errichtet hatte, am 15. Tage des 8. Monats, in dem Monate, den er sich selber erdacht hatte, um in ihm ein Fest für die Israeliten einzurichten. Als er aber gerade zum Altar hinaufstieg, um zu räuchern,